SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ja, das ist wieder mal so ein klassischer Novemberstart ins Wochenende. Es ist kalt, nass, grau. Naja, okay, und inzwischen ist es dunkel. Aber da gibt es noch eins. Mach es gemütlich vor dem Radio. Drei schön laut auf. Bringt Ihnen auch vielleicht eine Flasche Wein als Entschuldigung für die nächsten drei Stunden und ein Shake mit mir. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und ich bin zuständig für die elektronische urbane Clubmusik hier. Und heute zu oben beantworten wir zum Beispiel so essentielle Fragen wie: Wie klingt Musik vom Mond? Und warum ist der Sound aus dem kolumbianischen Bogota so abgefahren? Das alles beantworte ich in den nächsten drei Stunden an, vor dem wir mit einer sensationellen New Disco schieben. Und zwar vom spanischen Grossmeister Henry Saiz. Er selber bezeichnet seinen brandneuen Remix als eine von seinen besten Arbeiten aus den letzten Jahren. Und das will doch etwas heissen. Also hören wir rein. Das ist Anto aus Frankreich mit Starlings. Das ist der Henry Saiz New Disco Remix. Schön reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. Virus. Essential Tune. Electronic ist gerade mal eine Viertelstunde alt und schon sind wir beim ersten Essential Tune. Naja, okay, Venselador, das Label von Dave Seaman, eine neue Scheibe rausbringt, dann muss man die zelebrieren, sprich Juhu, Juhu, Juhu machen. Und zwar Gina Du hat einen Track produziert namens Taking You Down und der ist im Original schon mal ziemlich fett. Remixer habe ich mal in San Francisco, der lässt allerdings richtig krachen und darum mein erster Essential Tune heute oben im Mix. Da habe ich mal ein Remix von Taking You Down. We'll be right back. vielseitige, wenn auch wunderbare Sachen passieren, doch immer wieder. Allerdings von Acts und Labels, von denen du es eigentlich gar nicht erwartet hast. Gut, ich habe in den letzten 16 Jahren nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich kein Fan von der Anja Schneider und ihrem Label Mobile war. Ich habe sie gerne mal Anja Klick-Klack-Schneider genannt. Und zwar aus dem Grund, weil alles das, was sie aufgelegt hat, respektive was sie dann auf ihrem Label Mobile released hat, ist halt schon sehr gekünstelt, halt leicht burlart gewesen. Und jetzt, naja, wir gehen langsam in eine bisschen basic Richtung. Zuerst nimmt sie Animal Trainer mit einer Trance-House-Scheibe unter Vertrag und jetzt kommt das Brett raus hier. Ebenfalls auf Mobile Rodriguez Junior mit Two Miles Away. Und apropos Anja Schneider, vielleicht spielt sie auch genau morgen so Sound, und zwar an der Mobile Club Night in Basel auf dem Nordstern. Mehr Party-Tipps bekommst du aber dann noch im Verlauf der Sendung oder einfach auf srf.ch/mentalx. Und Robert Babic meldet sich zurück mit einer neuen Scheibe, und zwar Stimulate auf seinem eigenen Label. Er wünscht einen Namen, der Babic Style. Er hat es nicht aus irgendwelchen Ego-Gründen Babic Style genannt, sondern hat mir mal in einem Interview erzählt von ein paar Jahren. Er ist immer gefragt worden nach einem Moment, aber Robert Babic und Rob Acid ist ja auch wird oftmals auf der knüppelharte Techno reduziert. Und hat er gefunden, wenn ich sage, ich mache Babic Style, dann weiß sowieso kein Mensch, um was es geht. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Mir auch. Das ist Robert Babic mit Stimulate. sinngemäß niemals allein. Das ist das holländische Duo, wo ich seit Jahr und Tag feature. Und habe ich noch mal Schwein gehabt. Ich habe gestern oben schon komplett mit den News abgeschlossen. Und heute Nachmittag kommt das noch von Traumschallplatten. Göttlich, ich liebe das Duo. Extrem sensibel und extrem perfekt produzierte Tracks, wie immer. Mononoid mit Two Types of Tin. Kolumbien von Fernando Olaya und Mondmusik von einem jungen Herrn namens Mondkrato, der nicht aus Deutschland kommt. Das ist das Thema der heutigen Episode Mentalix Electronic. Und wenn wir schon gerade bei absoluten Space Sound sind, kommen wir natürlich um diese Nummer nicht herum. Seit 3 Wochen spiele ich sie auf und ab. Sie ist aber auch wirklich außerirdisch. Und zwar ist der Name der Mare Remix, und zwar von Sacred Bali Spirit. SRF Virus Essential Tune. Die heimliche Hauptstadt von Polen ist nicht Warschau, sondern Krakau. Gut, zumindest aus der elektronischen Clubmusik-Sicht. Das ist aber nicht seit heute so, sondern eigentlich schon seit 10 Jahren. Vielleicht die einen oder anderen von euch mögen sich sicher noch an der Thomas Langner oder zum Beispiel an der Janiski, an der Jakob Seville, der kommt nämlich auch ursprünglich aus Krakau, und natürlich an den Lucian erinnern. Das ist so die Techno- und Progressive-House-Mafia gesehen, so noch in den Nullerjahren. Der Thomas Langner ist dann mehrfach hier in der Schweiz auch vergisst und natürlich bei mir in der Sendung. Aber dann ist es irgendwie so um die ganze Posse ruhig geworden. Jetzt gibt es ein frisches und neues Talent und er nennt sich Mondkrater. Ist jetzt nicht unbedingt gerade ein polnischer Name, aber zu dem Hintergrund zu diesem Namen sagt er einfach, na gut, er hört seit Jahren halt die klassische, typische Underground-Elektronika so rings um den Dominik Olberg oder eben Traumschallplatte und dann hat er gefunden, so, dann heisst noch Alexander. Er nennt sich jetzt Mondkrater Alexander. Ah ja, eben nach dem Mondkrater Alexander. Klingt irgendwie alles sehr ehrwitzig, aber der Typ, der hat echt etwas auf dem Kasten und du kannst dich selber davon überzeugen. Ich bin ganz sicher, der Typ wird 2017 ziemlich, ziemlich big. Das ist Mondkrater mit Ares auf der Click Music. Thank you. im Moment den gleichen Kultstatus wie die legendäre Miss Chucks in den 90er Jahren. Einfach absolut Pole Position. Ich rede natürlich von der Nicole Mutaba. Kein Wunder, hat der DJ Sascha sie ins Boot geholt bei seinem neuen Release, und zwar auf Last Night on Earth. Und das ist wirklich heftig. Ist DJ Sascha zusammen mit der Nicole Mutaba, und zwar mit Rivaldo. Musik und Neues aus Bogota. Gut, Mondmusik hat er schon vorgestellt, unter anderem von Mondgrato aus Polen. Jetzt reisen wir nach Bogota, von dort kommt der Fernando Olaya. Das sind seine neue Scheibe zusammen mit dem Maidan aus Israel, nämlich Alan. Hintergrundinfos auf srf.ch/Ventlex. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. mit diesem Track hat er sich irgendwie unsterblich gemacht in 16 Jahren Mentlix Electronic hier auf ein Virus. Ich mag mich erinnern, als ich zum ersten Mal 2009 Scheiben von ihm zugeschickt gekriegt habe, habe ich gefunden, so, wow, who's that? Und vor allem, was will er uns mitteilen mit seinem wirklich irrwitzigen Sound? Ich rede natürlich vom Sepp Dage aus Paris. Der gebürtige Rumän ist dann wirklich sehr, sehr fleissig auf einem Tour gewesen. So in den letzten paar Jahren hat er sich als DJ eher in den Hintergrund gezogen und zwischendurch released er wieder einmal einen Track. Und das Coolste, morgen so besucht er wieder einmal das Clubland Schweiz, nämlich in Aarau im Schlaflos. Wird sicher sehr, sehr cool vom Sound her, weil neben Sepp Dage sind unter anderem auch der Dan Sonic und der Willy P. am Start. Und beide hast du natürlich auch schon als Gast-DJs gehört. So, was sonst noch passiert im Clubland Schweiz, kannst du in einer guten Stunde in meiner Club-Selection und bis dann genießen wir diesen wunderschönen Sound vom Sepp Dage mit seinem Lift to Lower Remix. We'll be right back. Fusionsmusik und brandneue Sounds aus Kolumbien. Du hörst SRF Virus, ich bin der Menschlich, schön reisest mit. Und die Sendung und Hintergrundinformationen kannst du gratis downloaden. Gerade nach der Show gibt es einen Podcast auf srf.ch/menschlich und dann natürlich auch for free auf iTunes. Das ist Yato mit Firewalk. Grandios. für ein Tune und so sexy. Oder einfach euch überraschieren, wieder mal der André Sobota. Aus Rio ist das und zwar mit einem Fragment. Der Track hat er schon vor einem guten eineinhalb Jahr produziert. Allerdings ist er jetzt nochmal re-released worden. Und zwar mit einem wirklich irrwitzigen Remix aus Indien, nämlich vom Color Ray. Ja, das ist der Typ, der uns schon beglückt hat, irgendwie vor zwei, drei Monaten mit einem Track. Ich hätte jetzt wieder geheißen, keine Ahnung. Auf jeden Fall findest du ihn sicher auf der Playlist. Eine Playlist und Hintergrundinfos zu der heutigen Show. Findest du auf dem Podcast auf srf.ch/mentlix. Podcast bekommst du natürlich auch gerade nach der Sendung noch auf iTunes zum gratis Downloaden. Und hast du schon ein bisschen überlegt, wo du heute so Bananen gehst. Naja, okay, das Wetter ist jetzt nicht gerade sehr anmächtig für den Ausgang. Aber man könnte ja natürlich auch morgen oben im Ausgang, weil morgen oben haben wir einerseits den Sepp Dasch in Aarau. Auf der anderen Seite in Sascha, seine Jungs, nämlich Hunter and a Game. Die spielen morgen oben im Kaufhütte. Ich krieg niemand noch nicht in das Kaufhütte, wird zum Underground Club. Naja, in den 90er Jahren ist das schon mal so gesehen. Ich mag mich erinnern, das erste Mal, als ich im Kaufhütte war, war ich 1991. Dort hat Papa Sven Beth Musik gemacht. Mal schauen, wie sich der Club entwickelt. Get Over, a punch in your face, vor allem für die selbsternannten Undergrounder. Ja, die Entwicklung von der Elektronika überrascht auch mich immer wieder, obwohl ich das schon doch ein paar Jahre mache. Aber im Moment geht es ja wirklich extrem Richtung Techno und das klassische Progressive House von zurück. Was hast du die ganzen Leute von Resident Advisor dazu sagen? Naja, okay, sie haben keine andere Chance, weil genau ihre Labels, wie zum Beispiel eben so bei Mobile oder Stilfahrt-Talent, geben einfach Gas, Space und vor allem sehr, sehr transige Sachen raus. Das ist der Adley mit Get Over. wo kannst du morgens oben im Club Lounge Schweiz in den Ausgang und bekommst exakt sättige, sehr groovige, sexy Techno-Sound. Jetzt habt ihr fest im Hive Club. Im Hive Club in Zürich gastiert morgen, und ich glaube, sie ist zum allerersten Mal in der Schweiz, nämlich Anna aus Brasilien. Sie wiederum ist Ehefrau von Weppa und dem seine Techno-Produktionen auf Tronic Music. Die kennen wir natürlich aller bestens. Also genau so ein Sound bekommst du morgens oben oder respektive morgens Nacht im Hive Club in Zürich. Was sonst noch so passiert im Club Lounge Schweiz, für das habe ich meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Und du kannst natürlich dann auch noch eine Art Zwischenstopp in Zürich machen, nämlich im Kaufleuten. Dort ist es ein bisschen sanfter vom Sound. Da geht sogar schon fast so eine richtig melodische Techno. Nämlich Hunter and Game von DJ Sascha, seinem Label Last Night on Earth sind da. Seine Tracks kennst du als regelmäßiger Zuhörer von meiner Sendung natürlich bestens. In Bern kannst du morgens oben im Gaskessel in den Ausgang, da bekommst du volle Portion Goa-Sound. Und zwar mit Taiken, sind sehr geil. Taiken ist einer von den wenigen Goa-Acts, denen ihre Platte ich sehr gern und sehr häufig gespielt habe. Im Moment sind sie sehr technoid unterwegs, aber sie bekommen natürlich fantastische Unterstützung, und der kommt mit dem Progressive Trance und dem Goa natürlich recht gut führen, nämlich die Human Element spielt ebenfalls noch im Gaskessel in Bern. In Luzern kannst du wie gewohnt in Rock in Ausgang, da bekommst du Mirko Loco von den Lazy Fat People aus Lausanne, während in Basel im Nordstern ist morgens oben die Labelnacht von der Anja Schneider, ihrem Mobile, und seit heute oben wissen wir ja, es ist fertig mit Klick-Klack. Es wird gekämmert, es wird gerockt und es hat sogar Melodien drin. Möchtest du morgens oben richtig spacigen Sound, dann kannst du natürlich auch in Aarau in Ausgang. Ein Club namens Schlaflos, dort gastiert morgens oben unser allerliebster Sepp Dash aus Paris, unterstützt von Dan Sonic und dem Willi P. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Mondmusik und Neues aus Kolumbien bekommst du auf srf.ch/mentalx. Gerade nach der 10, etwa nach den 11 ist mein Podcast von der heutigen Show gratis zum Downloaden bereit. Selbstverständlich findest du ihn dann auch auf iTunes, was du lieber magst. Das ist Dulcet, und zwar mit Lost Signal. Geil! We'll be right back. my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Thank you. Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Lebendiskografien anschaut, dann würde man irgendwie gar nicht fertig werden. Vom absolutiersten Underground von Stil von Talent über Parkett bis über zum belgischen Kultlabel Bondi. Der Typ macht, was er will und er macht es richtig gut. Sein Remix von Crouch. ursprünglich aus dem Iran, sind aber in den 90er Jahren in Amerika zu denen Superstar von der House Music geworden. Ich rede natürlich von Deep Dish. Deep Dish, das sind Dubfire und Sharam, Grammy Bueno und eben. Gerade in den 90er und in den 0er Jahren sind wahrscheinlich das bekannteste House-DJ-Duo der Welt. Inzwischen gehen sie eher getrennte Wege. Dubfire geht in Richtung Minimal Techno und Sharam, der hat das Label behalten. Seit über 25 Jahren gibt es das Label inzwischen nämlich Yoshi Toshi. Das ist der Sharam mit A Call to Me. We'll be right back. Dancemusik und ein neues aus Bogota. Ich habe brandneue Sounds unter anderem von einem Projekt von einem jungen Produzenten namens Mondkrater vorgestellt. Fantastische neue und exklusive Tunes von Fernando Olaya. Und da haben wir noch was, was natürlich auch super space ist und zum Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic Bass, nämlich ein Frazzle. Und zwar mit Motorcraft. Mit dieser Nummer sage ich Tschüss und Tschau. Es würde mich freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hinter den Turntables im Studio am umeinander shaken und zwischendurch dir erzählen, was denn da genau passiert in der Sendung. Der Podcast und Playlisten, die sind in 1-2 Stunden online und zwar auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du natürlich auch gratis dann in 2 Stunden auf iTunes. Bis zum nächsten Freitag. Komm gut durchs Wochenende. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.